Funkkolleg Musikgeschichte. 30. Kollegstunde, Boulez und Cage, Musik in der Sackgasse, Autor Ulrich Mosch. Innerhalb eines Festivals mit dem Titel »Das Werk des 20. Jahrhunderts« fand am 7. Mai 1952 in der Comédie des Champs-Élysées in Paris nachmittags um 17:30 ein Konzert statt. Es war ausschließlich der Uraufführung von Werken französischer Komponisten gewidmet. Als zweitletztes Stück standen auf dem rein kammermusikalischen Programm die Structure 1a von Pierre Boulez. An zwei Flügeln saßen der Komponist und sein Lehrer Olivier Messiaen. Das Stück rief einen Tumult hervor, sodass das Konzert unterbrochen werden musste. Der Kritiker der Tageszeitung Le Figaro berichtete: Das Trio für Blasinstrumente von Charles Koechlin verlor sich unglücklicherweise in einem fast leeren Saal. Die Structure von Pierre Boulez, interpretiert an zwei Klavieren von Olivier Messiaen und dem Komponisten, hatten das Publikum in die Flucht geschlagen, dessen Geduld trotz allem seine legitimen Grenzen hat. Als eine Hörerin vorzeitig mit einiger Ironie ihre Überraschung ausdrückte über eine Musik, die sich auf so kindische Weise hermetisch gibt, da rückten die 12-Ton-Schocktruppen zu einer Strafexpedition gegen sie aus, so heftig, dass die Polizei einschreiten musste. Wir wollen bloß hoffen, dass das Werk des 20. Jahrhunderts uns in den folgenden Kammerkonzerten substanziellere Programme bietet, die man wirklich ernst nehmen kann. Die Schwierigkeiten, die Hörer mit dieser Musik haben, sind bis heute nicht geringer geworden. Allenfalls die Reaktionen haben sich geändert. Man übergeht sie außerhalb eines Spezialistenkreises mit Achselzucken. Woran aber liegt es, dass uns diese Musik so unverständlich erscheint? Zunächst stellen wir fest, dass alle Kategorien, die uns beim Hören der Musik von Bach bis Schönberg leiten, vollständig versagen. Es gibt weder einprägsame Melodien, markante Themen oder Motive, noch harmonische Verläufe, Kadenzen oder rhythmische Muster, die uns erlauben würden, das Stück in seinem Bau und der Abfolge der Teile als musikalisch sinnvollen Zusammenhang zu erfassen. Der kurze Ausschnitt aus den Structure 1a dürfte gezeigt haben, dass man beim ersten Mal allenfalls eine Folge von ähnlich langen Abschnitten hört, die in sich unterschiedlich dicht und bewegt sind. Das Neuartige lässt sich also zunächst nur negativ beschreiben, durch Aufzählen alles dessen, was dieser Musik im Vergleich zu früherer fehlt. Aber kann man, wenn die vertrauten Kategorien versagen, überhaupt, auf anderem Wege vielleicht, höheren Zugang gewinnen? Oder hat sich das Komponieren in eine Sackgasse verrannt, aus der nur dadurch herauszukommen ist, dass man das kompositorische Konzept aufgibt, auf dessen Grundlage das Stück entstand? Mancher wird, wie der Kritiker des Figaro, dazu neigen, dem Stück jegliche ästhetische Qualität und vielleicht sogar die Bezeichnung Musik überhaupt abzusprechen. Es erscheint als mehr oder weniger ungeordneter Tonhaufen, der die Auseinandersetzung nicht lohnt. Versuchen wir aber, bevor wir urteilen, erst einmal zu verstehen, wie das Stück gebaut ist und welche Ziele der Komponist verfolgte. Pierre Boulez, zur Zeit der Uraufführung der Structure, 27 Jahre alt, stand damals als Komponist am Beginn seiner Karriere. Er hatte seit 1945 eine Reihe von Stücken in einer weiterentwickelten Form der Zwölftontechnik geschrieben. Zwischen 1948 und 1952, in einer Zeit, wo lediglich ein Streichquartett entstand, veröffentlichte er eine Reihe von Aufsätzen, die immer dasselbe Thema umkreisen. Er versuchte darin, sich über sein technisches Handwerkszeug klar zu werden, indem er sich mit Werken von Igor Strawinsky und den Komponisten der zweiten Wiener Schule, Arnold Schönberg, Alban Berg und Anton Webern, auseinandersetzte. Ihn interessierten die Mittel, mit denen ein zeitgemäßes musikalisches Kunstwerk zu komponieren sei. Wo ein Komponist technisch einzig anzuknüpfen hatte, stand für ihn fest. In einem Ton, der viele verstörte, sprach Boulez 1952 sämtlichen Komponisten das Urteil, die anders verfuhren. Wir unsererseits wollen behaupten, dass jeder Musiker, der nicht die Notwendigkeit der zwölftönigen Sprache gefühlt hat, wir sagen nicht verstanden, sondern ausdrücklich gefühlt, unnütz ist. Denn sein ganzes Werk bleibt hinter den Erfordernissen seiner Zeit zurück. Boulez bestimmt also den eigenen Standort historisch. Er setzt Komponieren in Relation zu einem historischen Entwicklungsstand der kompositorischen Mittel, hinter denen Komponisten nicht ohne ästhetischen Schaden für ihr Werk zurückgehen können. Wer dagegen den Forderungen der Zeit entspricht, ist Vollstrecker des geschichtlich Notwendigen. Der Komponist wird zum Akteur der Musikgeschichte. Das kompositorische Problem, vor das Boulez sich gestellt sah, lässt sich kurz so umreißen. Wie kann ich, ausgehend vom Reihengedanken, ein ästhetisch bruchloses musikalisches Kunstwerk komponieren, das den technischen Anforderungen der Zeit auf allen Ebenen entspricht? 1951 beschrieb Boulez in einem Brief an John Cage, wie er sich die Realisierung eines solchen Kunstwerkes technisch vorstellte. Das kompositorische Konzept, das er damals entwarf, ist die früheste Formulierung der sogenannten seriellen Kompositionsmethode, die in verschiedenen Ausprägungen in den 50er Jahren das Komponieren der jungen Generation in Europa weitgehend beherrschte. Von der Zwölftontechnik unterschied sich serielles Komponieren darin, dass das Reihenprinzip von den Tonhöhen auf andere Bereiche des Tonsatzes übertragen wurde, auf die Tondauern, die Lautstärke und Klangfarbe oder beim Klavier auf die Anschlagsarten. Die zweite Neuerung bestand in der naheliegenden Idee, die Reihen der verschiedenen Ebenen zueinander in Beziehung zu setzen. Die eingangs gespielten Struktur 1a beruhen auf jeder der vier Ebenen, Tonhöhen, Tondauern, Lautstärken und Anschlagsarten, auf je einer Reihe von 12 Elementen, die Boulez der 1949 entstandenen Klavieretüde Mode de Valeur et d'Intensité von Olivier Messiaen entnahm. Daraus bildete er sich zunächst einen Vorrat an technischen Mitteln. Die 48 Formen der Zwölftonreihe verwandelte er in Zahlenreihen, indem er gleichen Tonhöhen gleiche Zahlen zuordnete. Nach diesen Zahlenreihen ordnete er dann die durchnummerierten Elemente der Dauern, Lautstärken und Anschlagsreihen. Der Reihenvorrat aller Ebenen ging damit aus demselben Erzeugungsmechanismus hervor. Das Stück kam dann durch wenige Entscheidungen zustande. Erstens, durch Zuordnen von je einer Tonhöhenreihe und einer Dauernreihe entstehen 48 Reihenfäden. Zweitens, jedem Faden wird eine Lautstärke und Anschlagsart zugewiesen. Drittens, das Stück soll aus 14 Abschnitten von jeweils einem Reihenfaden Länge bestehen. Viertens, die 48 Fäden werden auf die 14 Abschnitte verteilt. Fünftens, die Registerlage der Töne wird festgelegt. Sechstens, das Stück wird in größere Abschnitte eingeteilt, die mit verschiedenen Tempoanweisungen versehen und durch Fermaten getrennt werden. Sind die Entscheidungen getroffen, so ist der Rest, bis auf kleinere Eingriffe, nur noch Schreibarbeit. Nehmen wir ein Beispiel. In Takt 24 bis 29 spielt Klavier 2 eine Reihe, deren Tonhöhenverlauf ohne Rhythmus in der eingestrichenen Oktave so klingt. Diese Reihe wird nun rhythmisch bestimmt durch eine Dauernreihe. Zugleich werden die Töne in verschiedene Lagen verteilt und Anschlagsart und Lautstärke für den Reihenablauf festgelegt. Je mehr solche Reihenfäden nun Boulez übereinander schichtet, umso weniger kann man die einzelnen Fäden verfolgen. Sie verlieren sich in einem Gewirr. Hören Sie noch einmal die ersten drei großen Abschnitte aus den Struktur 1a an zwei Klavieren Alfons und Alois Kontarski. Dieses Stück wird, weil es sich leicht lückenlos analysieren lässt, häufig als beispielhaft für serielles Komponieren dargestellt. Man darf aber nicht vergessen, dass es nur die einfachste, um nicht zu sagen simpelste Möglichkeit seriellen Komponierens durchspielt. Boulez war sich von Anfang an bewusst, dass dies nur eine Möglichkeit der Handhabung von Reihen auf verschiedenen Ebenen ist und dass das Stück ästhetischen Ansprüchen kaum genügen kann. In einem Vortrag 1963 erzählte er, dass die Struktur 1a ursprünglich den Titel »Monument an der Grenze des Fruchtlandes« tragen sollten, nach dem gleichnamigen Bild von Paul Klee. Dieses frühe Stadium des Experimentierens bezeichnete er als »Jahre der Reinigung«. Ich wollte aus meinem Vokabular absolut jede Spur des Überkommenen tilgen, ob das nun die Figuren und Phrasen oder die Entwicklungen und die Form betraf. Ich wollte mir dann nach und nach, Element um Element, die verschiedenen Stadien der Satzweise zurückerobern. Der Gestalt, dass hier eine vollkommen neue Synthese entstehen sollte. Eine Synthese, die nicht von Anfang an durch Fremdkörper, stilistische Reminiszenzen im Besonderen, verdorben sei. Schon die unmittelbar im Anschluss komponierten Werke, die Polyphonie X und die Struktur 1b und c, verwenden komplexere technische Verfahren. Die Rolle des Automatismus ist weitgehend zurückgedrängt, der Entscheidungsspielraum des Komponisten ist wiedergewonnen, wenn auch im Rahmen der hochrationalen, rein technischen Verfahren. In den Jahren 1952 bis 1954 entstand dann der als Meisterwerk gerühmte Marteau sans Maître nach Texten des französischen Surrealisten René Char. Nach unbefriedigenden Ergebnissen mit serieller Ordnung von instrumentalen Klangfarben in der Polyphonie X, die ihn veranlassten, das Werk zurückzuziehen, schrieb er im Marteau für ein Ensemble von 5 Instrumenten Schlagzeug und Singstimme. Deren wechselnde Gruppierung verleiht jedem der 9 Sätze eine eigene ausgeprägte Klanglichkeit. Serielle Technik ist in diesem Stück bereits so weit kompositorischer Verfügung dienstbar gemacht, dass Boulez' Ziel einer neuen Synthese, einer neuen Sprachlichkeit, erreicht scheint. Sie hören daraus L'Artisanat Furieux, das rasende Handwerk, für Singstimme und Altflöte. Ooh! Fassen wir noch einmal zusammen. Boulez trat mit dem seriellen Konzept an, um kompositorische Probleme zu lösen, die er als historische Aufgabe seiner Zeit betrachtete. Er wollte unter Verzicht auf alle tradierten Formen und musikalischen Kategorien zweierlei zustande bringen: eine spezifisch reihenmäßige Formenwelt und kompositionstechnische Mittel, die auf allen Ebenen zu höchster Rationalität entwickelt sind und zugleich insgesamt einer konstruktiven Logik gehorchen. Er glaubte, Musik mit Kunstanspruch gleichsam noch einmal neu von einem Punkt aus aufbauen zu können. Dabei setzte er fast unbegrenztes Vertrauen in seine konstruktive Kraft. Die Werke, die auf serieller Grundlage entstanden, konfrontieren uns nun mit einer eigentümlichen Schwierigkeit. Einerseits sind mit dem Verzicht auf tradierte Formen und Kategorien die Möglichkeiten reduziert, solche Stücke in ihrem musikalischen Ablauf zu ordnen. Daher die Schwierigkeiten beim Hören. Andererseits, und diese beiden Probleme hängen zusammen, fehlen uns weitgehend spezifisch musikalische Begriffe, wie es Thema oder Motiv waren, die uns erlauben würden, die Stücke im Blick auf ästhetisches Gelingen zu analysieren. Das Hermetische, Unzugängliche, das der Kritiker des Figaro an den Struktur bemerkte, ist also zweiseitig begründet. Durch die Beschaffenheit der Musik und durch das Fehlen von Kategorien der Wahrnehmung, die für diese Musik spezifisch wären. Ein ästhetisches Urteil ist deshalb einstweilen schwer zu begründen. Dennoch ist die ästhetische Differenz zwischen den Structure 1a und dem Marteau sans maître ohne weiteres zu hören. Boulez war nicht der Einzige, der Anfang der 50er Jahre auf die Idee kam, Reihenverfahren von den Tonhöhen auf andere Bereiche des Tonsatzes zu übertragen. Die Idee lag zu dieser Zeit gleichsam in der Luft. Karl-Heinz Stockhausen erhielt ebenfalls durch die bereits erwähnte Klavieretüde Messiaens die entscheidende Anregung, erste serielle Versuche zu unternehmen. Anfänglich in engem Kontakt mit dem belgischen Messiaen-Schüler Karel Heuwaerts wurde Stockhausen zu einem der wichtigsten seriellen Komponisten und Theoretiker, der die weitere Entwicklung maßgeblich bestimmte. Von entscheidender Bedeutung dafür, dass sich so etwas wie eine serielle Schule ausbilden konnte, waren die Darmstädter Ferienkurse für neue Musik, die seit 1946 jährlich durchgeführt wurden. Sie hatten zunächst die Aufgabe, die junge Generation mit der Musik bekannt zu machen, die ihr während des Dritten Reiches aus politischen Gründen vorenthalten worden war. Zunehmend entwickelten sich die Kurse aber zu einem Zentrum der neuesten Musik in Europa und zogen Komponisten aus aller Welt an. Dort erprobte man auch die jeweils neuesten Stücke und diskutierte heftig über neue kompositorische Ideen. Nach 1951 zunächst über die Möglichkeiten und Verfahren serieller Komposition, 1957 dann darüber, in welcher Weise der Zufall für das Komponieren fruchtbar gemacht werden könnte. 1958 lud Wolfgang Steinecke, der Gründer und Leiter der Ferienkurse, den amerikanischen Musiker John Cage zu den Kursen ein. Cage war zu dieser Zeit in Europa vor allem durch seine Stücke für präpariertes Klavier bekannt, die bei Komponisten wegen der neuen Klangmöglichkeiten Interesse erweckten, beim Publikum und den Kritikern aber auf blankes Unverständnis stießen. Durch die Präparation mittels Gummis, Schrauben und Holzstückchen, die nach einem genauen Plan zwischen die Saiten geklemmt werden, ist jeder Note nicht nur eine Tonhöhe, sondern auch eine Klangfarbe zugeordnet. Sie hören als Beispiel den Anfang der fünften Sonate aus den Sonatas and Interludes für präpariertes Klavier aus den späten 40er Jahren. Thank you. Ursprünglich hatte man Cage zusammen mit dem Pianisten David Tudor nur für 4 Konzerte engagiert. Als jedoch Boulez seine Seminare absagte, bekam er zusätzlich Gelegenheit, 3 Vorträge über sein Komponieren zu halten. Die Vorträge erregten die Gemüter durch ihre Form ebenso wie durch ihren Inhalt. Der erste mit dem Titel Changes entsprach in der Länge genau Cages Klavierkomposition Music of Changes aus dem Jahre 1951. Deren Name variierte den Titel der englischen Übersetzung des alten chinesischen Orakelbuches I Ching, The Book of Changes, das Buch der Wandlungen. Der Text des Vortrages war in kurze Zeilen von jeweils 1 Sekunde Sprechdauer zerlegt und von Pausen durchbrochen, deren Dauer Cage ebenso wie die Länge der Abschnitte mit Hilfe von Zufallsverfahren bestimmt hatte. Die zeitlich entsprechenden Ausschnitte aus der Klavierkomposition füllten die Pausen. Neben detaillierten kompositionstechnischen Erläuterungen erzählte Cage Geschichten, die auf den ersten Blick harmlos scheinen, die aber dennoch, wenn man genauer hinhört, den Kern seines Denkens treffen. Einen Eindruck von der Art, wie er sprach, vermittelt eine Aufnahme des Vortrages Indeterminacy, zu Deutsch Unbestimmtheit, den er einen Monat später in Brüssel auf der Weltausstellung hielt und der ausschließlich aus solchen Geschichten bestand. Cage erzählt zum Beispiel, dass Christian Wolff eines Tages eines seiner Stücke spielte, während durch die geöffneten Fenster Straßenlärm und Tuten von Schiffshörnern hereindrang und das Stück zum Teil übertönte. Auf die Frage einer Frau, ob er es noch einmal bei geschlossenen Fenstern wiederholen könne, antwortet er, das sei nicht notwendig, da die Klänge der Umgebung in keiner Weise eine Unterbrechung der Klänge der Musik seien. In der folgenden Aufnahme wird John Cage von David Tudor am Klavier begleitet. One day when the windows were open, Christian Wolff played one of his pieces at the piano. Sounds of traffic, boat horns were heard not only during the silences in the music, but being louder, were more easily heard than the piano sounds themselves. Afterward, someone asked Christian Wolff to play the piece again with the windows closed. Christian Wolff said he'd be glad to, but that it wasn't really necessary, since the sounds of the environment were in no sense an interruption of those of the music. Cage spielte in den Vorträgen mit verschiedenen Textformen. Den dritten Vortrag, eine Textcollage ohne innere Logik, die aus über 200 Fragen ohne Antwort und zufällig montierten Zitaten bestand, inszenierte er regelrecht, indem er sich an durch Zufall vorherbestimmten Stellen Zigaretten anzündete. Es waren 19 Stück, wie ein Zeitungskritiker zählte. Aber nicht nur die Form der Vorträge provozierte. Auch die Art, wie Cage Zufallsoperationen im Kompositionsprozess der Music of Changes und der nachfolgenden Werke verwendet hatte, löste Widerspruch aus. Damals waren sich die namhaften jungen europäischen Komponisten darin einig, dass Cages Umgang mit dem Zufall und die Konsequenzen, die er daraus zog, nicht akzeptabel seien. Wenn Zufall, dann kam nur vom Komponisten gelenkter Zufall in Frage und nicht Zufall aus Versehen, wie es Boulez ein Jahr zuvor in seinem Darmstädter Vortrag Alea im Blick auf Cage ausgedrückt hatte, ohne allerdings dessen Namen zu nennen. Was aber war mit Zufall aus Versehen gemeint? Am Beispiel der Music of Changes lässt sich gut nachvollziehen, an welcher Stelle und in welcher Weise Cage den Zufall in den Kompositionsprozess einführte. Es ist keineswegs so, dass in den Stücken alles dem Zufall überlassen blieb. Cage schuf sich, nicht anders als die seriellen Komponisten, zunächst ein Feld von kompositorischen Möglichkeiten, indem er einige grundlegende Züge des Stückes bestimmte. Wie in früheren Kompositionen, seit der Mitte der 40er Jahre, legte er als erstes durch ein Zahlenschema abstrakt die formalen Proportionen fest. Die Music of Changes besteht aus 6 Teilen, deren Proportionen sich in jedem der Teile im Kleinen wiederholen. für Klangereignisse und ihre Negation, die Pausen, dann für die Dauern der Klänge und die Dauern der Pausen, für die Lautstärke, aber auch für die Tempi und das Überlagern verschiedener Klänge, entwarf Cage eine Anzahl von Tabellen aus je 8x8, also 64 Elementen. Mit Hilfe von Zufallsverfahren nach dem Orakelbuch I Ching entschied er dann durch Münzwurf, welches Element auf jeder der Ebenen jeweils als nächstes zu verwenden sei, bis das vorher entworfene Schema ganz durchlaufen war. Hören Sie den Anfang des ersten Buches der Music of Changes, gespielt von David Tudor. Vergleicht man das Stück mit den Struktur 1a von Boulez, die auf gänzlich anderen Prämissen beruhen, so scheint der Unterschied nicht sehr groß zu sein. Durch die längeren Pausen, die dynamischen Abstufungen und die schärfere Kontur der Klangereignisse macht das Stück von Cage auf manchen Hörer vielleicht sogar einen geordneteren Eindruck. Cage beschrieb in dem Vortrag Changes die Veränderungen seiner kompositorischen Mittel in den vorangegangenen Jahren. Die einschneidendste Änderung haben wir bereits am Beispiel der Music of Changes beschrieben, den Wechsel dessen, was er Methode nannte. Anstatt sich auf den Tabellen von Elementen beim Komponieren systematisch von einem Element zum anderen zu bewegen, sprang er nun nach Zufall hin und her. Wenn man aber so verfährt, entsprechen die konkreten zeitlichen Proportionen eines Stückes so gut wie nie den im Voraus festgelegten abstrakten Zahlenverhältnissen. Aus dieser Tatsache zog Cage den Schluss, dass eine Gliederung vorab zwar nützlich, aber nicht notwendig sei. Folgerichtig verzichtete er bei seinen weiteren Stücken darauf und legte nur den räumlichen oder zeitlichen Umfang, die Anzahl der Notenblätter oder die Gesamtdauer des Stückes fest. Und dies häufig auch noch mit Zufallsverfahren. Zugleich gibt er auch die Notation des Rhythmus auf. An ihre Stelle tritt die Anordnung auf dem Notenblatt. Der Abstand zwischen zwei Zeichen gibt eine ungefähre zeitliche Orientierung. Hören Sie als Beispiel einen Ausschnitt aus der 1958 geschriebenen Winter Music, die auch in Darmstadt auf dem Programm stand. Es spielt David Tudor. Aber nicht nur kompositorische Entscheidungsprozesse überlässt Cage nach und nach dem Zufall. Auch die Ausführenden erhalten immer mehr Möglichkeiten, das klingende Resultat mitzubestimmen. Es kam Cage mit der Zeit immer absurder vor, den Interpreten mit Hilfe des Zufalls in eine minutiös festgelegte Zwangsjacke zu stecken. Das 1957-58 entstandene Klavierkonzert stellt den Ausführenden frei, es als Ganzes oder in Teilen, in beliebiger Länge und mit einer beliebigen Auswahl aus 14 festgelegten Instrumenten, auch ohne Klavier, zu spielen. Die Notation bewegt sich zwischen exakter Ausführungsanweisung und sogenannter musikalischer Grafik, die assoziativ Aktionen des Interpreten auslösen soll. Sie hören einen Ausschnitt aus der Aufnahme vom 19. September 1958 mit David Tudor, Klavier. Der Dirigent ist John Cage. Der Wandel von Cages musikalischem Denken, der zugleich ein Abschied von der Kompositionsvorstellung der europäischen Kunstmusik ist, ging aus zwei wesentlichen Erfahrungen hervor. Daraus, dass der Mensch auch noch im schalltoten Raum zwei Klänge empfindet, die von der Blutzirkulation und der Aktivität der Nerven herrühren, zog er die extreme Konsequenz, die Entgegensetzung von Stille bzw. Pause und musikalischem Klang als willkürlich zu verwerfen, da sie praktisch nicht durchzuführen ist. Diese Trennung entspringt nach Cage dem Wunsch, die Klänge zu kontrollieren, sie, wie er es ausdrückt, als Vehikel für menschengemachte Theorien oder zum Ausdruck von menschlichen Gefühlen zu benutzen. Stattdessen sollte der Verstand auf sein Recht zu kontrollieren verzichten und Klänge sie selbst sein lassen. Musik schreiben heißt für ihn deshalb nicht mehr, sich mit irgendwelchen Zwecken zu befassen, zum Beispiel Kunst zu machen. Musik schreiben heißt, sich mit Klängen, ganz gleich welcher Art, zu befassen. Cages Erfahrungen mit Musik erklären aber nur zu einem Teil, warum er alles, was den Kunstcharakter der abendländischen Musik ausmachte, nach und nach fallen ließ. Immerhin hatte er als Schüler von Henry Cowell begonnen und auch 2 Jahre Unterricht bei Arnold Schönberg gehabt. Von mindestens gleicher Bedeutung für den Wandel seines musikalischen Denkens waren Einflüsse und Anregungen durch orientalische Philosophie und mystisches Denken, zunächst durch indische Philosophie und Meister Eckhart. Ab 1951 hörte er dann Vorlesungen über japanisches Zen-Denken bei dem großen Lehrer des Zen-Buddhismus Daisetsu Suzuki. Auf diesem Hintergrund sind viele von Cages Vorstellungen über Musik überhaupt erst zu verstehen, so absurd sie dem in rationalistischem Denken befangenen Europäer auch vorkommen mögen. Die verschiedenen Anregungen ermöglichten Cage, unbelastet von der abendländischen Tradition, Klänge und Musik neu zu erfinden, neu zu denken. Er setzte damit fort, was Schönberg in einem Brief aus den 40er Jahren an Hermann Scherchen zu dem Ausspruch über ihn veranlasste. Natürlich ist er kein Komponist, aber er ist ein genialer Erfinder. Cages Haltung musste den Widerspruch der jungen europäischen Komponisten hervorrufen. Luigi Nono warf ihm ein Jahr später in einem Vortrag in Darmstadt unter dem programmatischen Titel Geschichte und Gegenwart in der Musik von heute Naivität und Flucht aus der geschichtlichen Verantwortung vor. In selbstgefälliger, naiver Ahnungslosigkeit ist man nun dabei, das zusammengebrochene europäische Denken von seinem Katzenjammer zu erlösen, indem man ihm die resignierte Apathie des »Es ist ja alles egal« in der gefälligen Form des »Ich bin der Raum, ich bin die Zeit« als moralische Auffrischung vorsetzt. und ihm damit erspart, sich seiner geschichtlichen Verantwortung und seiner Zeit stellen zu müssen. Einer Verantwortung, die in dem Maße, wie sie heute auf uns tatsächlich lastet, zu groß und lästig geworden ist. Das ist die Kapitulation vor der Zeit. Die resignierte Flucht aus der Verantwortung und nur verständlich als die Flucht derer, deren mehr oder weniger versteckte Ambitionen auf Verabsolutierung des eigenen Ichs kurzatmig geworden sind durch die verschiedenen Niederlagen, welche die Geschichte ihnen bereitet hat. Die Flucht derer, die nun im Innern ganz klein und arm geworden, nach außen hin umso erlöster tun mit der Verabsolutierung des jetzigen Augenblicks, der, wie sie hoffen, dem absolut gesetzten Ich nicht gefährlich werden kann und mit Hilfe dessen sie glauben, der Blamage vor der Zeit entgehen zu können. Nuno selbst hatte 1955 angefangen, sich mit seriellen Techniken zu beschäftigen und entwickelte Verfahren, die sich wesentlich von denen anderer Komponisten unterscheiden. Aber nicht nur seine Technik ist anders, auch der expressive Ton hebt seine Kompositionen von den Stücken Stockhausens und Boulez ab. Hören Sie den fünften Satz aus dem 1956 komponierten Canto Sospeso, zu Deutsch der unterdrückte oder unterbrochene Gesang, auf Texte aus letzten Briefen von Widerstandskämpfern, die im Zweiten Weltkrieg zum Tode verurteilt wurden. Das Werk ist ein Stück politischer Musik, komponiert mit den damals modernsten technischen Mitteln. Der Text des Satzes lautet auf Deutsch: Wenn der Himmel Papier und alle Meere der Welt Tinte wären, ich könnte euch mein Leid nicht beschreiben und all das, was ich rings um mich sehe. Ich sage allen Lebewohl und weine. Seit 1950 nahm der Soziologe und Philosoph Theodor W. Adorno ziemlich regelmäßig als Lehrer und Vortragender an den Darmstädter Ferienkursen teil. Außerhalb von Darmstadt übte er heftige Kritik an der seriellen Kompositionsvorstellung, vor allem in seinem Rundfunkvortrag »Das Altern der neuen Musik«. Als er 1961 unter dem Titel »Vers une musique informelle« in Darmstadt vortrug, suchte er Eindrücke zu verarbeiten, die er von den besten seriellen Stücken empfangen hatte. Unter anderem nannte er den Marteau sur Maître von Boulez, die Kontakte und die Gruppen für drei Orchester von Stockhausen, daneben aber auch das Klavierkonzert von Cage. Unter dem Namen Musique informelle skizzierte er ein musikalisches Ideal, das ihm vorschwebte. Informelle Musik sollte aus der Bewältigung der Schwierigkeiten hervorgehen, in die sich das Komponieren, im Besonderen das Serielle, verstrickt hatte. Die Bezeichnung ist dem Begriff Art informel nachgebildet, unter dem der französische Maler Michel Tapier 1952 zeitgenössische Tendenzen der Malerei zusammenfasste, die auf spontaner malerischer Aktion auf vom Intellekt ungesteuertem Selbstausdruck fußen. Adornos Musik informelle meint aber etwas ganz Konträres. Informelle Musik ist ein Kompositionsideal, das in höchstem Maße auf Konstruktion beruht. Nach Adorno war die Perspektive auf informelle Musik schon einmal um 1910 offen, in Schönbergs Monodram Erwartung und anderen Werken aus dieser Zeit. Warum man nicht einfach dort anknüpfen kann, begründet er mit zwei Argumenten. Zum einen gibt er Boulez und Stockhausen recht, die an der herkömmlichen rhythmischen Struktur, den tradierten Formen und letztendlich sogar an der motivisch-thematischen Arbeit ein tonales Moment hervorgehoben haben. Unreflektierter Gebrauch dieser Formen führe zu Unstimmigkeiten, wie sie auch Boulez an Schönbergs Klaviersuite kritisiert hatte. Zum anderen sei das Ausdrucksideal, das die Werke des musikalischen Expressionismus kennzeichnet, überholt, und zwar durch objektive historische Vorgänge. Zeugnis dafür seien schon die radikalen Werke des frühen Stravinsky. Angesichts der allumfassenden Tendenz zur verwalteten Welt und angesichts der gerade erst vergangenen geschichtlichen Katastrophen hat sich der einzelne Mensch so weit entmächtigt gezeigt, dass die Kategorie des Subjekts hinfällig geworden sei. Das Subjekt, das so tut, als wäre sein Selbstausdruck für die Allgemeinheit noch von Interesse, ist ein Fake, ein Schwindler. Adorno macht dies klar durch einen Vergleich mit der Hauptperson in Samuel Beckets Endspiel, die den Namen Ham trägt und damit an die englische Bezeichnung für einen Schmierenkomödianten erinnert. In der neuzeitlichen Philosophie nach Descartes und Kant war das Subjekt als das einzig Gewisse übrig geblieben, während die Dinge außer uns sich zu Vorstellungen und Begriffen verflüchtigt hatten, die jede Wissenschaft nach ihren Zielsetzungen definierte. Diese Entwicklung fasst Adorno unter dem Titel des abendländischen Nominalismus zusammen. Auch diese einzige Gewissheit sieht er nun in Frage gestellt, das Subjekt ist ungreifbar geworden. Aber diese Erfahrung ist nicht einfach rückgängig zu machen. Weder darf der Musiker glauben, wie manche tonale und serielle Komponisten, musikalische Form sei schon in der Struktur des Materials enthalten, noch darf er sein Ich verleugnen, wie es in der Gemeinschaftsmusik der 20er Jahre und danach geschah. Hören Sie Adorno selbst. Wohl aber muss man sagen, dass durch die gesamte Entwicklung der Realität seitdem, durch die gesamte Entmächtigung des einzelnen Individuums, die wir heute angesichts der drohenden Katastrophe jeder Einzelne am eigenen Leib registrieren können, der Versuch des unmittelbaren Ausdrucks der Subjektivität, etwas Eitles, etwas Scheinhaftes und etwas Ideologisches angenommen hat. Das Subjekt, in dem die Kunst in der Geschichte des abendländischen Nominalismus so etwas wie ihr Unverlierbares, wie ihre Substanz zu besitzen geglaubt hat, hat sich schließlich selber als ephemer, als eine bloß geschichtliche Kategorie erwiesen, so wie in Beckets Fin de Partie das letzte Subjekt, das erscheint, Ham, nicht umsonst den Namen des Schmierenkomödianten, des Ham-Actors, trägt, weil sich gewissermaßen zeigt, dass das Subjekt, das da so tut, als ob es der Schöpfer der Weltgrund wäre, eigentlich, um es wieder englisch zu sagen, ein Fake ist, eigentlich eine bloße Veranstaltung ist, die etwas, die sich aufwirft, sich aufspielt, während an ihm eigentlich gar nichts liegt. Wenn ich einmal gesagt habe, dass es frivol sei, nach Auschwitz noch ein lyrisches Gedicht zu schreiben, so ist das in einem anderen Zusammenhang und sehr klotzig formuliert, etwas Ähnliches wie das, was ich meine, durch das, was in der Welt geschehen ist und was in jedem Augenblick weiter droht, ist eine Kunst, in der Subjektivität sich selbst als Positives behauptet, genauso hinfällig und ohnmächtig wie eine jede Gemeinschaftskunst oder wie gar die frömmelnd ideologischen Versuche einer sogenannten ontologischen Kunst. Und insofern ändert sich natürlich auch die Situation grundsätzlich gegenüber der klassisch-expressionistischen Situation, für die ja die Kategorie des Ausdrucks und damit die Kategorie des Individuums als des substanziellen Trägers der Musik noch in keiner Weise problematisch gewesen ist. Durch die Entmächtigung des Subjekts sieht Adorno das Komponieren aber keineswegs ganz in Frage gestellt. Nur die Schwierigkeiten sind ungemein angewachsen. Und hier entdeckt er bei seriellen Komponisten wie bei Cage gleichermaßen Entlastungstendenzen, Bestrebungen auf die Ich-Kontrolle der Musik zu verzichten. Beim einen durch das Überantworten kompositorischer Entscheidungen an den Zufall, bei den anderen durch das Komponieren mit dem Reihenmechanismus, der ihnen die Entscheidung über jedes Detail abnimmt. Gegen diese Bestrebungen setzt er sein Ideal einer informellen Musik. Sie soll zwingend im musikalischen Phänomen sein, ohne aber auf überkommene Formen und formale Kategorien zurückzugreifen oder an starren Reihenmechanismen oder gar Zufallsverfahren Halt zu suchen. Aus der Situation Ende der 50er Jahre zogen die Komponisten sehr unterschiedliche Konsequenzen. Anders als Nono hob Maurizio Kagel 1958 in einem Bericht über die Ferienkurse für eine argentinische Wochenzeitschrift Cages Bedeutung hervor. Es ist unzweifelhaft, dass der amerikanische Komponist John Cage auf vernünftige Weise die Mehrzahl der Vorstellungen von Kompositionstechnik aufgehoben hat, die bis heute von jungen europäischen Komponisten verwendet wurden. Er hat so mit seinem gewissermaßen aperspektivischen Verstand zum Sturz der modernen seriellen Mythen beigetragen, die errichtet wurden von den Akademikern des Dodekaphonismus und denjenigen Geistern der Öffentlichkeit, die sich selbst zu ernst nehmen. Das Erscheinen Cages in Darmstadt, begleitet von dem Pianisten David Tudor, seiner kommunizierenden Röhre, rief eine Anti-Dali-Reaktion hervor. Seine Vorschläge zur Technik des Zufalls, seine neu-alten Untersuchungen über die Zeit und sein Behaupten der Notwendigkeit einer größeren Freiheit der Aufführenden verkörperten Probleme von weit größerer Bedeutung als die Ordnung einer Reihe aus 12 Tönen. In der zeitgenössischen Musik hat eine neue Periode begonnen. Kagel beschreibt hier weniger die tatsächliche Reaktion auf Cage in Darmstadt. Die war geprägt von bissigen oder bestenfalls amüsierten Kommentaren, Unverständnis und Ablehnung. Er hebt vielmehr gegen die Ignoranz von Teilen des Darmstädter Publikums und gegen die Selbstüberschätzung serieller Komponisten Momente an Cages Denken hervor, die ihm zukunftsträchtig schienen und seine eigene Haltung zum Serialismus widerspiegeln. Seine erste in Europa geschriebene Komposition, Anagramma, wurde Vorbild für viele Sprachkompositionen in den 60er Jahren. Sie bezog sich mit ihren Verfahren ironisch auf den Serialismus und räumt der Interpretenfreiheit und dem Zufall gebührenden Platz ein. Dem Stück liegt ein lateinisches Palindrom aus dem Mittelalter zugrunde, eine Wortfolge, die vorwärts wie rückwärts gelesen den gleichen Sinn ergibt. In girum imus nocte et consumimur igni. Zu Deutsch, wir gehen in der Nacht im Kreise und werden vom Feuer verzehrt. Dieses Palindrom behandelt Kagel quasi als Reihe, aus der sämtliche Bestandteile der Komposition abgeleitet werden. Die Sprachschicht, die Tonhöhen, Dauern und Klangfarbenorganisation. Aus den 14 Silben des Palindroms gewinnt er durch systematisches oder freies Ersetzen von Lauten und durch Buchstabenumstellungen Varianten in 4 Sprachen. Kagel greift damit auf die alte Technik des Anagramms zurück. Hören Sie einen Ausschnitt aus dem 5. Satz des Anagramma von Maurizio Kagel. 1960 komponierte Karlheinz Stockhausen mehrere Werke, deren formale Anlage er als Momentformen bezeichnete. Stockhausen schrieb 1961: In der Genese von Momentformen versuchte ich, Zustände und Prozesse zu komponieren, in denen jeder Moment ein persönliches, zentriertes ist, das für sich bestehen kann und das als Einzelnes auch immer auf seine Umgebung und das Ganze beziehbar ist. In denen nicht von einem bestimmten Anfang bis zu einem unausweichlichen Ende alles Geschehen seinen determinierten Lauf nimmt, ein Moment nicht bloß Folge des Vorausgegangenen und Ursache des Kommenden, also Partikel einer abgemessenen Dauer sein muss. Als Moment bezeichnet er also eine relativ selbstständige Formeinheit, die sich gleichwohl auf das Vorausgehende und Nachfolgende durch charakteristische Eigenschaften beziehen lässt. Stücke dieser Art stellen sich dar als eine Reihung von Formeinheiten, die sich im Prinzip unendlich fortsetzen könnte. Stockhausen spricht denn auch paradox von unendlicher Form. Der Hörer muss nicht mehr wie in dramatischen und finalen Formkonzeptionen von Anfang bis Ende zuhören, er kann jederzeit hören dazukommen oder weggehen, ohne dass die Komposition dadurch sinnlos würde. In dieser Vorstellung ist eine Erfahrung enthalten, die er an der Aufführung seines Klavierstücks 11 wie auch am Kompositionsprozess seiner elektronischen Kompositionen Gesang der Jünglinge und Kontakte gemacht hatte. Alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich zwar Schluss gemacht habe, aber noch nicht im geringsten zu Ende war. Der jetzige Schluss erscheint mir höchstens wie ein Scheinende. Er tut nur so, als könne es nicht weitergehen. Ich hätte noch unbegrenzte Zeit fortfahren können mit der Erfindung neuer Momente. Die Vorstellung einer Momentform lässt sich begreifen als Lösung eines Problems, vor dem alle seriellen Komponisten standen. In einer Zeit, wo alle musikalischen Konventionen der formalen Artikulation und damit auch die des Beginnens und Schließens zergangen sind, wird jedes Ende zum Abbrechen. Sie hören die ersten 6 Momente aus den Kontakten für elektronische Klänge, Klavier und Schlagzeug von Karlheinz Stockhausen. In den 2 Jahrzehnten nach 1950 war das Selbstverständnis der meisten jungen Komponisten in Europa stark geprägt von der Vorstellung, dass der Komponist den Forderungen seiner Zeit zu gehorchen habe, dass er sich einer geschichtlichen Verantwortung zu stellen habe. Diese Vorstellung beruhte auf der geschichtsphilosophischen Voraussetzung, dass es eine Musikgeschichte oder zumindest einen Hauptstrom der Musikgeschichte gäbe, an dessen Entwicklungsverlauf man ablesen kann, was an der Zeit ist. In dem Maße aber, wie diese Voraussetzung gegen Ende der 60er Jahre immer fragwürdiger wurde, verblasste auch die Musikgeschichte als normensetzende Instanz im Selbstverständnis der Komponisten und machte einem neuen Subjektivismus Platz. Sie hörten die 30. Kollegstunde zum Funkkolleg Musikgeschichte. Boulez und Cage, Musik in der Sackgasse von Ulrich Mosch.